Vorsitzenden des Schalk-Golodkowski-Ausschusses nach den Vernehmungen des ehemaligen DDR-Devisenbeschaffers, dass am Ende des Ausschusses trotz der dürftigen Erkenntnisse in den beiden vergangenen Tagen die ganze Wahrheit zutage kommt. Der Vorsitzende Horst Eilmann, CDU, meinte heute: Der Ausschuss stand, wie jedermann weiß, unter einem erheblichen Erwartungsdruck. Ein Erwartungsdruck, den wir nicht erfüllen konnten. Nun wäre man sicherlich zufrieden gewesen, wenn Schalk erklärt hätte, der bayerische Ministerpräsident habe von ihm 20 Millionen bekommen und Herr Dr. König auch. Und dann wären wir die Helden der Nation gewesen, weil wir das ans Tageslicht gebracht hätten. Wenn Schalk auch gestern und heute den Eindruck erzeugt habe, er sei die beherrschende Figur, sagte Eilmann, am Ende werde wohl alles über die Schalk-Firma kommerzielle Koordinierung und ihre Verfehlungen herauskommen, wie es der Auftrag des Untersuchungsausschusses verlange. Der Ausschuss dürfe sich aber nicht auf die parteipolitisch motivierten Nebenkriegsschauplätze begeben. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende Axel Wernitz, SPD, der über Schalk sagte: Ich glaube, dass die beiden Tage eins ergeben haben. Der Zeuge Dr. Schalk-Golodkowski bleibt für uns auf vielen Gebieten im wahrsten Sinne des Wortes nach wie vor fragwürdig. Wernitz stößt sich an der in der Öffentlichkeit überzeugend vorgetragenen Rolle, die Schalk als reiner Unterhändler mit dem Ziel der Devisenbeschaffung spielen wolle. Gleichzeitig habe der Koko-Chef nämlich in seiner Dissertation ein ganz anderes Bild von der DDR und ihren Zielen gemalt. Da könne es noch zu überraschenden Enthüllungen kommen. Eine Detailaussage Schalks wird mit Sicherheit zu neuen Auseinandersetzungen zwischen CDU, CSU und der Opposition führen. Schalk sagte Folgendes aus: Der frühere DDR-Staatssekretär und heutige Bundesverkehrsminister Günter Krause, CDU, hat Schalk nach möglichen Stasi-Kontakten des damaligen DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière befragen lassen. Das sei im Auftrag des Bundeskanzleramtes durch den CDU-Volkskammerabgeordneten und späteren stellvertretenden Vorsitzenden der sogenannten GAU-Kommission, Ralf Geishardt, geschehen, der Kommission, die die brisanten Akten der ehemaligen DDR unter Kontrolle hat. Schalks Kontakt mit Geishardt sei auf Drängen des Bundesnachrichtendienstes zustande gekommen. Schalk konnte den CDU-Mann Geishardt, der auch demnächst im Ausschuss aussagen soll, aber nichts über de Maizière sagen, weil er weder de Maizière gekannt noch enge Kontakte zur Stasi gehabt habe. Der Ausschuss geht morgen mit der Vernehmung des ehemaligen BND-Präsidenten Hans-Georg Wieck weiter. Heute früh begann im Bundestag die Kommunikation mit der Sowjetunion droht nicht mehr, erklärte der amerikanische Präsident in seiner Fernsehrede an die Nation. Damit würden Schritte möglich, die Risiken des Atomzeitalters zu entschärfen, ohne auf die nukleare Abschreckung völlig zu verzichten. Ein sowjetischer Einmarsch in Europa sei nicht länger realistisch. Darum gebe er die Anweisung, das komplette Arsenal amerikanischer landgestützter nuklearer Gefechtsfeldwaffen zu eliminieren. Die USA werden weltweit alle nuklearen Artilleriegranaten und die nuklearen Sprengköpfe aller Kurzstreckenraketen abziehen und vernichten. Selbstverständlich, erklärte Bush, werde Washington in Europa seine luftgestützte nukleare Schlagfähigkeit auch in Zukunft sicherstellen. Das sei unverzichtbarer Bestandteil der NATO-Sicherheit. Bush erklärte, er habe die Sowjetunion aufgefordert, sich diesen Abrüstungsschritten anzuschließen und überdies jene nuklearen Gefechtsfeldwaffen abzuschaffen, die die USA bereits in der Vergangenheit abgeschafft hätten, wie nukleare Minen und nukleare Luftabwehrwaffen. Die USA werden künftig alle taktischen Atomwaffen von Schiffen und U-Booten und von landgestützten Marineflugzeugen abziehen. Damit werden alle nuklearen Tomahawk-Marschflugkörper und alle Atombomben von Flugzeugträgern abgezogen. Unter normalen Umständen, so Bush, werden amerikanische Schiffe keine taktischen Atomwaffen mehr an Bord führen. Die Sprengköpfe dieser Waffen sollen zum großen Teil ausgebaut und zerstört oder aber zentral und sicher gelagert werden für den Fall künftigen Bedarf. Er forderte die Sowjetunion auf, auch diesen Schritten Folge zu leisten. Darüber hinaus werden die USA alle strategischen Atomwaffen, die aufgrund der jüngsten amerikanisch-sowjetischen START-Vereinbarung binnen der nächsten 7 Jahre zu eliminieren sind, sofort aus der Gefechtsbereitschaft herausnehmen. Bush ordnete zusätzlich an, dass sämtliche amerikanischen strategischen Bomber aus ihrer ein Vierteljahrhundert währenden Gefechtsbereitschaft genommen werden. Das Programm, die in Silos gelagerten, mit Mehrfachsprengköpfen ausgestatteten amerikanischen MX-Raketen zu mobilisieren, wird eingestellt. Ebenso die Entwicklung einer neuen, mit nur einem Sprengkopf ausgestatteten strategischen Rakete, die mobil ist. Die stationäre Version dieser neuen Rakete wird dagegen weiterentwickelt. Das strategische Kommando der USA wird künftig unter einen Oberbefehl gestellt. Bush regte an, dass Moskau und Washington in Bälde übereinkommen, auf Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen völlig zu verzichten. Angesichts des Umstands, dass derzeit ca. 15 Staaten über nukleare Langstreckenraketen verfügten und sich in wenigen Jahren deren Zahl noch erhöhen werde, rief Bush die Sowjetunion auf, nicht länger Widerstand zu leisten gegen die Einführung von Defensivsystemen gegen begrenzte Nuklearattacken. Bush kündigte der Sowjetunion Vorschläge für ein Frühwarnsystem gegen ballistische Angriffe an. Er bot der Sowjetunion Kooperation an, um jeweils zu gewährleisten, dass Atomwaffen sicher gelagert und transportiert werden, dass sie nicht unbefugt oder versehentlich beschädigt oder eingesetzt werden. Die Welt sei eine andere geworden, sagte Bush, nun gelte es, eine große Chance zu ergreifen. Amerika werde auch künftig stark genug bleiben, schwor der Präsident, auch um seine Verbündeten vor machtbesessenen regionalen Tyrannen zu schützen. Darum sei eine kleinere, aber schlagkräftige US-Streitmacht erforderlich. Darum sei erforderlich, den Bau des Tarnkappenbombers B-2 weiter voll zu finanzieren. Darum sei das Weltraumrüstungsprogramm SDI ebenso unabdingbar wie moderne Atomwaffen zu Wasser, Land und Luft. Die viel zitierte Friedensdividende werde sich nicht in Dollars, sondern in erhöhter Sicherheit auswirken. Die Zustimmung innerhalb der USA war spontan groß. Bush gibt mit seiner Initiative der Sowjetunion die Chance, alle Atomwaffen loszuwerden, die nicht unter zentraler Kontrolle zu halten sind. Und er regt an, all jene Atomwaffen abzuschaffen, deren mögliche Schutzwirkung geringer ist als ihr Risiko. Den amerikanischen Wählern, denen er sich in einem Jahr zur Wiederwahl stellen wird, gab Bush zu verstehen, dass er es mit der nuklearen Abrüstung mindestens so gut zu halten versteht wie die oppositionellen Demokraten. Und den Kongress setzte Bush unter Druck, die teuren Superprogramme SDI und B-2 weiter voll zu finanzieren.